Dokumentation. Vorauseilende Gedankengänge bleiben fruchtlos. Der Mensch will doch etwas davon haben, dass er sein Dasein fristet. Also bringt er etwas zu Wege und begnügt sich mit diesem Erfolg. Warum auch soll er mehr erfahren können, als ihm zugestanden wird? Alles ist endlich, nichts würde mit Sicherheit gegeben sein. Da wird des Lebenslauf bisweilen zu einer argen Hudelei. Man rennt irgendwelchen Phantomen hinterher. Diese Welt ist voll von solchen. Alles das, was nicht gegeben sein würde, kann alleine nur ein solches sein. Der zukünftige Erfolg ist eben gerade keiner von heute. Der Plan, einen solchen zu erzielen, würde nichts anderes als ein Schatten davon sein. Da begrenze man sich selbst, um etwas zu erhalten, das es wirklich geben kann. Was nicht da sein würde, könnte auch nicht gefunden werden. Wenn der Zugriff darauf oder der Zugang dazu jetzt nicht bestanden hat, würde er gewisslich auch in Zukunft nicht sicher gegeben sein. Da esse ich doch lieber manche Karotte, als auf Brot oder Braten zu hoffen, um mich zu ernähren.